das wandernde Haus in Zinnwald. Anfang des 18. Jahrhunderts wurden die protestantischen Einwohner Böhmens ihrer Religion wegen hart verfolgt. Sie mussten entweder zur katholischen Kirche übertreten oder das Land verlassen. Die meisten wanderten deshalb damals nach Sachsen aus. Unter diesen war auch ein Bergmann mit dem Namen Hans Hirsch. Er hielt fest an seinem Glauben und besann sich deshalb auch keinen Augenblick, was er zu tun und zu lassen hätte sollen. Aber sein Häuschen, das unweit der Grenze stand, hätte er doch gern mitgenommen. Er beriet sich mit Freunden und Gevattern. Schließlich hatten sie es erklügelt. Das Häuschen wurde auf Walzen gebracht und glücklich nach Sachsen gepascht. Ungefähr 50 Schritt von der Grenze entfernt fand es in Zinnwald einen neuen Standort. Das wandernde Haus.